fragt sie ihn. Weißt du, was du bist? Antwort, Chauffeur nur. Ja, noch. Aber immerhin in der Hauptstadt Berlin und damit Fahrer für die Reichen und Mächtigen und somit ganz nah dran. Meint Michael Bulli Herbig alias Zettel zur Freundin Caroline Herfurt. Dann sagst du, ich liebe dich, obwohl du ein armer Chauffeur bist. Noch. Aber dieser Zettel ist charmant und ausgestattet mit einem ausgeprägten Willen zur Macht und fliegt quasi als Nachgeborener des Klatschreporters Baby Schimmerlos auf den Online-Magazin-Chefredakteurssessel. Einer hat viel mitbekommen da vom Fahrersitz der Limousine aus. Und das ist der Stoff, aus dem dieses Magazin eine Art New Yorker für Berlin gemacht sein wird. Und deswegen gibt es im Soundtrack dann Frank Sinatra. Wer hat sich denn die linke Kiste ausgedacht? Das Leben, das schreibt er, wie du weißt, die linkesten Kisten. Als da wäre die geheime Sache mit dem sterbenden Bundeskanzler oder die nicht minder geheime mit dem Berliner Bürgermeister, der sich umoperieren lassen will zur Frau. Das richtige Geschlecht als Ticket ins Bundeskanzleramt. Zettel weiß das alles, kennt alle Schweinereien. Also, mit anderen Worten, ein guter Nährboden sollte man meinen oder hoffen für ein Feuerwerk von Satire, bösartig wie Deftigkeit, wo denn auch mal Stierhoden in einem Schließfach über die Kanzlernachfolge entscheiden. Und so mancher Dialog, geschrieben hat Helmut Dietl Zettel zusammen mit Benjamin von Stuckrad-Barre, ist brillant, wenn beispielsweise der Ministerpräsident von MacPom, Harald Schmidt, süchtig aufs Kanzleramt starrt. Und deswegen gibt's an dieser Stelle von Haydn das Kaiserquartett. Ich will da rein, denkt er wie Gerhard Schröder, aber ich kann's vielleicht nicht. Relativiert er wie Christian Wolff. Ich weiß doch gar nicht, ob ich das kann, das Amt. Ach, kann ich nicht. Die anderen kennen es doch genauso nicht. Und dann ist doch besser, du kannst es nicht, als die anderen. Dann ist es doch besser, du kannst es nicht. Was für ein schöner, böser Satz. Ja, wenn das nicht eben nur die Rosinen wären in diesem großen Möchtegern-Satirekuchen. Zettel ist leider vor allem eine Revue mit zugegeben einigen brillanten Einzelnummern geworden. Ulrich Tukur, Senta Berger, Caroline Herfurth, Dagmar Manzel, Götz George, Hans Zischler, Harald Schmidt und eben Bulli Herbig. Ein erlesenes Ensemble, alle spielen gut, aber nicht wirklich miteinander, weil eben die Geschichte das nicht hergibt. Es gibt intensive Momente. Wenn beispielsweise der große Theaterdarsteller Gerd Voss als Arzt der Berlin-Elite seinen Jugendträumen von einer besseren Welt nachhängt, während er jetzt für die Mächtigen naturkosmetisch korrigiert. Mit wenigen Pinselstrichen zeichnet Gerd Voss hier eine tragisch-melancholische Figur. Doch das alles fügt sich in Zettel eben nicht zusammen. Der Mensch da oben ist dem Menschen ein Wolf. Gut, doch das hat Helmut Dietl schon einige Male erzählt. Mal aus München, mal aus Hamburg, jetzt aus Berlin. Am Beispiel einer Aufsteigerfigur mit einer unschlagbaren Charakterlosigkeit. Weißt du, was du bist? Demnächst aus bester Familie. Schau mich an, Maus überziehen. Wir sind jung, wir schauen gut aus, wir sind stehen im Kopf und unschlagbar charakterlos. Aber das Problem dieses Films ist nicht die Wiederholung all der alten Dietl-Themen, sondern dieses. Eine Satire, die davon lebt, dass wir zusammen mit dem Filmemacher hämisch, schenkelklopfend von oben und nur von oben herunterschauen auf die Figuren und ihr Kasperle-Theater der Macht. Nein, das ist nicht interessant, nicht sexy. Es ist nur öde und langweilig.